Zweifel zu ziehen. Erzbischof Robert Zollitsch, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, heute Nachmittag bei der Abschlusserklärung zum Frühjahrstreffen der katholischen Bischöfe. Für uns im Studio ist jetzt Stefan Knobloch. Er ist Kapuzinerpater und emeritierter Pastoraltheologe der Universität Mainz. Stefan Knobloch hat die papstkritische Petition der Bewegung Wir sind Kirche mit unterzeichnet, zusammen unter anderem mit Bundestagspräsident, Vizepräsident Wolfgang Thierse und 36.000 weiteren Katholiken. Stefan Knobloch, wir haben es ja gerade gehört, ein relativ klares Bekenntnis der Bischöfe zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Haben Sie das so erwartet? Ja, das habe ich auf der einen Seite natürlich erwartet, aber ich nehme der heutigen Pressemitteilung, aus der ja zitiert wurde, auch die Aussage, dass die Bischöfe mit Recht feststellen, die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils sei in der deutschen Kirche zum Teil Missverständnissen und einseitigen Interpretationen ausgesetzt gewesen. Und man müsse daran intensiv arbeiten, dass das Konzil wirklich deutlicher wahrgenommen werde. Und ich bin so frei zu äußern, dass diese Kritik auch als Selbstkritik an der Wahrnehmung des Zweiten Vatikanischen Konzils seitens der Bischöfe zu verstehen ist. Verstehen Sie? Also es ist nicht so, dass nur sozusagen das gemeine Kirchenvolk das Zweite Vatikanische Konzil einseitig interpretiert oder gar missversteht, sondern es ist manchmal der Eindruck hervorgerufen worden, dass auch seitens der Kirchenleitung hier einseitige Tendenzen festzustellen sind. Und welche einseitigen Tendenzen sehen Sie da bei den Bischöfen in der Auslegung des Zweiten Vatikanischen Konzils? Ganz schlicht die Tatsache, dass die Situation, dem Volk Gottes anzugehören, also Kirchenmitglied zu sein, Kirche zu sein, dass das eine Grundkompetenz ist, eine Grundberufung, die durch die Taufe eines einzelnen Menschen in der Kirche Gültigkeit bekommt und dass das die Grundlage ist. Das gemeinsame Priestertum in der Kirche ist das Priestertum der Kirche, innerhalb dessen erst dann sozusagen das Priestertum des Dienstes funktionsfähig wird, unangefochten der Tatsache, dass dieses Priestertum des Dienstes natürlich von Jesus Christus herkommt, aber auch schon. Herr Knobloch, ich versuche mich mal an einer Übersetzung dessen, was Sie jetzt sagen. Also Sie hören aus dieser Abschlusserklärung der Bischöfe eine Selbstkritik der Bischöfe heraus. Wir haben zu wenig auf die Laien gehört. Wir haben zu sehr als Hierarchen in der Kirche fungiert. Das höre ich nicht heraus. Ich würde eher sagen, das vermisse ich. Ich möchte in einer positiven Interpretation über diesen Text so hinausweisen und so an die Bischöfe appellieren. Verstehen Sie? Ein zweiter Punkt, der angesprochen wird, eine Abgrenzung von der Piusbruderschaft, eine Kritik der Piusbruderschaft. Das haben Sie ja mit vielen anderen Katholiken auch gefordert in der Petition der Bewegung Wir sind Kirche. Reicht Ihnen diese Abgrenzung aus, wie Sie die Bischöfe jetzt geäußert haben? Ja, also da kann man nur voll zustimmen, dass hier die Abgrenzung deutlich erfolgt ist und absolut notwendig war. Es ist übrigens in dem Zusammenhang merkwürdig. Die Bischöfe sprechen sehr stark also von diesem Akzent, von dem Antisemitismus innerhalb der Piusbruderschaft, vollkommen klar. Aber es wird damit ein bisschen überdeckt, das grundsätzlichere Problem, wie wir es theologisch sehen, wovon wir eben gesprochen haben, nämlich wirklich aufzugreifen die Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also dieses Kirchenverständnis, ich komme noch mal darauf zurück, ohne hier zu sehr theologisch werden zu wollen, auf das zuzugehen, das scheint uns das viel Wichtigere und das sollten auch die Bischöfe in ihren kommenden Schritten, die sie im Volk Gottes tun, stark aufnehmen. Wenn Sie jetzt daraus eine klare Forderung ableiten müssten, was würden Sie den Bischöfen sagen, was müssen sie mehr tun? Ich glaube, sie sollten ihre eigene Aufgabe deutlicher sehen, in einem kollegialen Verständnis ihres Amtes mit dem Papst. Das heißt, auch dem Papst öfter widersprechen? Natürlich. Also ich habe den Eindruck, dass die Bischöfe eine absolute Scheu haben, etwas andeuten zu lassen, was so wie nach Kritik am Papst sich anhört. Wir haben ja auch in dem O-Ton gerade gehört, Sie haben sich eindeutig hinter den Papst gestellt und ihn vor jeder Kritik in Schutz genommen. Vielleicht darf ich es zur Verdeutlichung, was ich meine, ein Beispiel heranziehen. Gestern war doch schon eine Pressekonferenz über diese ganze Geschichte der Wirtschaftskrise und der Finanzkrise. Und dort haben zum Beispiel die Bischöfe deutlich erklärt, haben namhaft gemacht, das Ineinandergreifen etwa der staatlich festgesetzten Rahmenordnung, sprich der strukturellen Rahmenbedingungen und der Verantwortlichkeit der je handelnden Personen. Und da wird also gesagt, wir müssen, die Bischöfe müssen unbedingt die Verantwortung der Akteure einfordern, also der Banker und so fort. Und vor diesem Hintergrund erlaube ich mir die Frage, nehmen die Bischöfe formal die gleiche entschiedene Haltung eigentlich ein in Bezug jetzt auf den Umgang mit den Schritten, die aus Rom erfolgt sind? Das heißt, kommt den Bischöfen der Gedanke, dass hier sozusagen eine Institutionenethik gefragt ist, die Kirchenleitung in die Pflicht nimmt? Denn im Grunde, glaube ich, müssen wir zurzeit weniger von einer Krise im Kirchenvolk sprechen, als vielmehr von einer Kirchenführungskrise. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit Stefan Knobloch, Pastoraltheologe, über das Frühjahrstreffen der katholischen Bischöfe. Wenn ich den Ball aber mal zurückspiele zu Ihnen, man kann ja auch fragen, wie sehr sich die Fronten auf Seiten der Papstkritiker und der Laienbewegung verhärtet haben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war gestern zu lesen, diese Petition, die Sie mit unterzeichnet haben, da könnte man auch von einem Drohbrief sprechen, stand in der FAZ. Appelliert wird nicht an den Papst, sondern an eine dem Papst mehr oder weniger unfreundlich gesinnte Öffentlichkeit. Wie sehen Sie das? Sind auch die kritischen Katholiken allmählich mit ihrer Geduld am Ende? Sie bringen mich persönlich in eine gewisse Schwierigkeit, weil ich einerseits FAZ-Leser bin und andererseits genau diesen Beitrag gestern von Herrn Behrens überhaupt nicht teilen kann. Da werden so die Bälle falsch zugespielt, da werden die falschen Komponenten benannt. Ich denke, es geht einfach klar darum, ohne Ansehen der Personen, zu sehen, dass es in einer gemeinsamen Kirche unterschiedliche Positionen gibt, ein pluraler Austausch geben soll, der wichtig ist, der natürlich an bestimmte Grenzen gebunden ist. Also wo die Grenze überschritten wird, wie zum Beispiel in der Leugnung und in der Bestreitung der verbindlichen Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils oder sprich im Bereich der Leugnung von Holocaust und Shoah, das ist kein Thema. Aber alle anderen Dinge sind der Meinung und der Diskussion ausgesetzt und die werden im gemeinsamen Gespräch gefunden. Und das, meine ich, sollten auch die Bischöfe in der Wahrnehmung ihrer Kollegialität mit dem Papst deutlicher beziehen. Stefan Knobloch, jetzt haben wir viel über Forderungen gesprochen. Wenn Sie einen Strich ziehen jetzt nach diesem Frühjahrstreffen, sind Kirchenführung und Kirchenvolk nach diesem Frühjahrstreffen näher beieinander oder weiter voneinander entfernt? Ich glaube, sie sind näher beieinander, indem sie weiter auseinander sind. Das ist dialektisch gesagt, aber das ist die Chance, wie vorhin auch Zollitsch gesagt hat, aus der Not eine Tugend zu machen. Es mag jetzt so aussehen, als würden wir weiter auseinander sein, diese beiden von Ihnen eben genannten Positionen, aber ich sehe eine Chance, dass dieses weiter Auseinandersein wirklich dazu führt und sich so erweisen wird als ein näher Zusammenkommen. Die Konflikte unter deutschen Katholiken. Das Frühjahrstreffen der Deutschen Bischofskonferenz ist heute Nachmittag in Hamburg zu Ende gegangen. Darüber haben wir mit dem Kapuzinerpater und Pastoraltheologen Stefan Knobloch gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.